الله والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد لببودة وإن شاء الله machen wir weiter mit Fiqh al-Nikah und letztes Mal haben wir über Nikah al-Muta geredet oder habt ihr vergessen über Nikah al-Muta und wir haben gesagt, dass mit Nikah al-Muta ist Haram gab's und dann ist aufgehoben ila yawm al-qiyamah. Das heißt, diese Nikah, man darf nicht machen, wie die Schiiten machen. Das heißt, diese Nikah, du ja, du gehst zu einer Frau und du sagst, okay, heute, ich heirate dich bis morgen. Oder 3 Tage, oder 2 Jahre, oder 5 Jahre. Immer wenn du das schreibst, dann ist es kein Heirat. Das ist Zina, okay? Heute, inshallah, reden wir über andere Art von Heiraten. Al-Zawaj al-Urfi. Schon mal gehört? Al-Zawaj al-Urfi. Al-Zawaj al-Urfi. Erstens muss man wissen, dass, warum sind wir hier in dieser Dunya? Ja? Damit wir Allah in dienen. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und Allah hat uns viel, viel Ni'am gegeben. Viel Ni'am gegeben. Und diese Ni'am muss man richtig auch ausnutzen. Bei guten Sachen, nicht bei schlechten Sachen. Allah hat uns zum Beispiel also Augen gegeben. Da musst du diese Augen auch bei guten Sachen auch benutzen. Koran lesen, das und das, ja. Aber nicht, dass du Frauen guckst und schlechten Filmen auch guckst. Obwohl das gleiche Augen, aber musst du auch richtig bei guten Sachen auch benutzen. Und auch so viel Ni'am hat uns Allah gegeben. Und von diesen Ni'am, und der beste Ni'am ist Al-Islam, oder? Al-Islam. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa radhiyatu. Schau mal. Wa radhiyatu لكم الإسلام دينا ورضيته. The best, best نعمة, dass wir Muslime sind. Warum? Also, wenn wir ohne Islam sind, wallahi, sind wir richtig wertlos. Oder? Schau mal, die Leute, die nicht Muslime sind, die leben wie, ich kann nicht, also ich darf auch nicht sagen, wie die Tiere, aber noch schlimmer. Noch schlimmer. Deshalb, Sachen, was uns Allah gegeben hat, muss man auch richtig ausnutzen. Und Allah, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, hat uns auch gesagt, in Hadith und Rawah al-Bukhari, ni'matan maghbunun fihima kathirun minan nas. Zwei Ni'am. Ja? Viele Leute, die wissen nicht diese Ni'am. Zwei Sachen, die sind richtig wichtig. Erst wenn du krank bist, dann sagst du, subhanallah, als ich richtig gesund war, ich habe das und das, also habe ich Fußball gespielt, habe ich auch also geschwommen und solche Sachen. Aber als ich krank geworden bin, dann jetzt nichts. Die zwei Ni'am sind. Erste ist Gesundheit. As-Sihha, Gesundheit. Wallahi, Gesundheit. Gesundheit ist das Beste auch, was es gibt. Ohne Gesundheit kannst du so viele Sachen nicht machen. Da kannst du auch nicht das Essen genießen. Obwohl du Geld hast, obwohl du Essen hast, aber ohne Gesundheit kannst du auch nicht richtig essen. Was noch? Al-Farag. Diese Freizeiten muss man auch richtig ausnutzen. Es gibt so viele Brüder, die haben auch so viel Zeiten, so viel Freizeiten, aber sie nutzen diese Freizeiten nur bei schlechten Sachen. Kann sein, dass er so ganzen Tag nur vor dem PC, Internet und so Sachen. Ganzen Tag. 8 Stunden, 9 Stunden. Und danach, was hast du gelernt? Nix. Hast du nur Sina mit deinen Augen gemacht. Sina mit deinen Augen, ja? Und auch Sina mit deinen Hände. Oder nicht, Dachi? Tschack, diese MSN, ne? MSN, das ist auch Sina, oder nicht? Wallahi, das ist auch Sina. Qala ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Ar-Rasul hat mir gesagt, inna al-ayna la tazni. Jeder von uns hat gesagt, das la mahala, annahu dhalikun az-zina, tusibu az-zina. Der wird Sina machen. Qala ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam, inna al-ayna la tazni. Wa zinaha an-nadar. Wenn du so guckst, dann hast du Sinn gemacht. Du machst so tief genießen, dann la hawla wala quwwata illa billah. Wa inna al-yada la tazni. Al-yad wa zinaha al-batsh. Ja, mit einer Frau so Hand geben und wisst ihr Bescheid. Und auch diese Tastatur, auch genauso. Du machst den ganzen Tag, also 2-3 Stunden, hä, schickst du diese Sachen, dann machst du auch genauso. Deshalb, Achi, unsere Zeit ist richtig wichtig. Allah hat auch gesagt, du Al-Asr. Hat Allah bei Al-Asr hier ist Zeit bei Zeit geschwört. Und der darf das machen, wir nicht. Allah darf bei so Sachen auch also schwören, aber wir nicht. Wal-Asr, innal insana lafi khusr. Illa außer illa alladhina amanu wa amilu s-salihati. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم. الزواج العرفي. الزواج العرفي ist auch eine Art von Heirat. Aber wenn du so hörst, العرفي kommt von العرف. Normalerweise damals, unsere Väter, sag mal, oder Opas, die haben keinen Schein gehabt. Oder? Die haben keinen Schein gehabt. Die haben einfach so geheiratet. Aber war Waliyun und der war auch 2 Zeuge. Okay? Damals, wenn du zum Beispiel deinen Opa fragst und sagst ihm, Opa, hast du eine Heiratsurkunde? Der sagt, nein, ich habe gar nichts. Ich habe deine Oma geheiratet mit nichts. Ich habe nur einen Lutscher gegeben. Das war's. Ein Lutscher als Mahr, als Brautgabe und Alhamdulillah, das war unsere Hochzeit. Und dann fertig. Dann habe ich 17 Kinder gekriegt. 17 oder bis 23 Kinder gekriegt mit einem Lutscher. Nein, ja. Aber heutzutage ist es richtig gefährlich geworden. Es gibt so viele Leute, sogar auch viele Brüder, die heiraten, aber das ist keine Heirat. Diese versteckte Heirat. Ja? Mit Geheimnissen sogar auch. Sogar auch, und das gibt es meistens nicht nur hier, in Europa, sondern auch in unseren Ländern, in islamischen Ländern, gibt es oft und besonders in den Schulen, Universitäten und auch auf der Arbeit, findest du einen Mann, der sagt, dass er verheiratet mit einer Frau, aber ohne Wali. Sag mal, ohne Wali, ohne Zeuge. Sogar gibt es auch einen Arzt, ich habe das auch gesagt, die pixen ihre Daumen. Die Frau pixt ihr Daumen, damit ein bisschen Blut rauskommt, und der Mann auch genauso. Und dann die mischen dieses Blut. Und die sagen, jetzt haben wir geheiratet. Ja, Allah, so. Die sagen, jetzt bist du für mich halal. Ja, jetzt bist du für mich halal. Was ist das? Ist das Heirat? Oder kann sein, auch jemand, der heiratet, der sagt, die denken, dass das Heiraten ist. Aber das ist nur Sina. Die gibt es auch, Allah, sogar gibt es auch so Blätter und steht drauf, Aqdu Nikah. Aber musst du nur ausfüllen. Da kannst du auch kaufen. Und dann, du schreibst deinen Namen und den Namen auch diese Frau. Und dann kommt jemand als Zeuge, nur Zeuge. Kann sein, dass die von, also Freunde von dir oder als Studenten sind auch. Und dann die machen Unterschreiben. Und dann sagen, okay, jetzt dürft ihr alles alles machen. Er sei verheiratet. Aber der Vater von der Frau, der weiß gar nichts von dieser Geschichte. Und der Vater auch von dem Mann, der weiß auch gar nichts von dieser Geschichte. Und irgendwann, wer ist Verlierer? Die Frau. Die Verlierer ist immer die Frau. Kann sein, dass die Kind, kann sein, dass auch schwanger wird. Schau mal. Gibt's also bei solchen Sachen gibt es so viele Geschichten. Ein Beispiel Geschichte, da war jemand, ein Mann mit einer Frau, das heißt, die waren beide Studenten. Und diese Frau geht immer draußen und die Eltern, die denken, dass sie in die Uni geht. Aber die geht bei diesem Freund. Hauptsache, dass die irgendwann dieser Mann, oder dieser Student, der hat eine, sag mal, ein Zimmer und die Frau geht immer jeden Tag bei ihm. Aber die Familie, wie gesagt, also die denken, dass die auch jeden Tag in die Uni geht. Irgendwann, der wollte was einkaufen, essen oder so, und hat er Auto gehabt. Hat er einen Unfall gemacht. Schau mal, subhanallah. Al-Batil dauert. Ja, Al-Batil dauert immer noch. Aber Al-Haq kommt immer. Egal wie lange dieser Batil dauert, Al-Haq kommt. Hat er einen Unfall gemacht? Mit ihm ist gar nichts passiert. Aber Auto ist kaputt gegangen. Und dann die Polizei die haben mit ihm genommen im Revier. Und der sperrt immer diese Frau zu Hause. Die schließt immer ab, damit die nicht rausgeht. Schau mal, er hat immer, obwohl er nicht seine Frau ist, aber der hat diese Eifersucht. Ja? Sie darf nicht draußen gehen. Nein. Der Student ist bei Polizei. Und auf einmal, sie muss dort lang bleiben. Aber die Frau ist tot. Hat er ein anderer Student angerufen, hat ihm gesagt, ja, ich hab so und so, da musst du bei mir gehen und aufschließen. Da ist eine Frau von mir. Und der sagt immer, wenn er mit seinen Freunden ist, der sagt nicht, dass seine Frau ist. Der sagt nur, das ist meine Freundin. Okay, dieser Freund von ihm hat das Schlüssel abgeholt. Und da hat er richtig gefreut. Er hat gesagt, ja, ich mach auch. Also das ist eine Gelegenheit auch für mich. Ja? Solange er bei der Polizei ist, ich kann auch mit dieser Frau alles machen, was ich will. Aufgeschlossen, was hat er, wer hat er gefunden? Seine Schwester. Wallahi akhira. Seine Schwester hat er gefunden. Was hat mit seiner Schwester gemacht? Er hat sie getötet. Wallahi akhira, er hat sie richtig gestochen mit Messer. Und der ist im Knast. Schau mal, wegen dieser schlechten Heirat, obwohl die Nini immer das Heirat ist, ist alles kaputt gegangen. Schau mal, der hat da schlechte Gedanken gehabt. Da hat er gesagt, Alhamdulillah, für mich ist auch eine richtige Gelegenheit, damit ich auch mit dieser Frau etwas mache. Aber als er die Tür aufgeschlossen hat, seine Schwester lag da. Deshalb, solche Arten von Heirat, die sind Muslime, ich hab dir gesagt, die sind Muslime. Ja. Und auch andere Geschichte, ein Mann hat geheiratet. Ja, hat er geheiratet. Und dann irgendwann, der wollte wieder eine zweite Frau heiraten. Aber da hat er Angst, dass er also nicht die erste Frau das will. Und da hat er geheiratet beim Verstecken. Und die erste Frau weiß nicht von dieser Geschichte. Und das hat richtig lang gedauert. Richtig lang gedauert. So 20 Jahre, der ist verheiratet mit der zweiten Frau, hat auch Kinder mit dieser zweiten Frau gehabt. Aber die erste Frau, die weiß nicht von dieser Geschichte. Und schau mal, Qaddar Allah, dass die beiden waren in der gleichen Uni. Von der ersten Frau hat ein Kind. Von der zweiten Frau hat eine Tochter. Allah. Und die haben in der Uni kennengelernt. Liebe gemacht. Alles gemacht. Alles, was ihr denkt. Der macht mit seiner Schwester. bis die schwanger geworden ist. Wallahi. Der Vater hat das erzählt. Und der Hauptsache, dass danach, als die Frau schwanger geworden ist, sie hat ihm gesagt, okay, jetzt schreiben wir mindestens ein Blatt, dass wir verheiratet sind. Ja? Die haben geschrieben und dann auch, normalerweise die Frau, die weiß nicht genau sein echter Name. Aber als sie das geschrieben haben, die haben gleiche Nachname. Und dann der Mann, der Held, hat er gesagt, Subhanallah, schau mal, wir leben ins Richtige, damit auch Allah uns die gleiche Name gegeben hat. Subhanallah, schau mal, Al-Haram macht alles kaputt. Statt das ein bisschen zu überlegen, sagt kann sein, das ist von meiner Familie oder das, dann ist Subhanallah, schau mal, was Liebe macht. Allah hat für uns auch das geschrieben, dass wir auch gleichen Namen haben. Na, Subhanallah. Und dann, der hat ihm gesagt, da musst du zu uns kommen, damit du mich jetzt echt heiratest. Wenn mein Vater das kennt, der wird mich töten. Und jeden Tag sagt, okay, nächste Woche komme ich zu dir. Nächste Woche zu dir. Aber als er auch also ernst gemeint hat, gegangen, wer hat er gefunden? Sein Vater. Was hat er gemacht? Selbstmord, von siebten Stock gesprungen. Warum? Weil der hat richtig gewusst, die ganze Zeit hat nur mit seiner Schwester gemacht. Und seine Schwester schwanger von ihm sogar auch. Aber wer war schuld am Ersten? Der Vater war schuldig zuerst. Und der Vater, der ist auch geklemmt. Der ist auch verrückt geworden. Und die Schwester, die ist auch so im Koma und richtig geklemmt. Wegen dieser schlechten Heirat. Obwohl das kein Heirat ist. Deshalb muss man immer, wenn du etwas machen willst, dann mach genau, was Allah und Allah Azzawajal und Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam gemacht und gesagt hat. Warum? Weil es gibt so viele Brüder, die sagen, es ist kein Problem. Eine Freundin darf ich machen, ist kein Problem. Das ist nur meine Freundin, ist kein Problem. Ihr seid altmodisch. Ja? Die sagt, okay, heute haben wir Hausaufgabe, dann kann ich bei dir, Christina, kommen. Und dann macht ihr beide also Matheaufgaben, aber danach was kommt? Also Hausaufgaben schon fertig, schon gemacht. Ja, komm, ich will trinken, getrunken. Die Mutter auch also zu Hause und sagt, okay, ich gehe jetzt Fitness. Bleibt ihr zu Hause? Okay, ich bleibe zu Hause. Maimun bleibt alleine mit Christine. Und danach, ja, la ilaha illallah. Dann Maimun, der ist nicht, also, ich meine, hatte auch diese Gharisa, ja, diese Gharisa, ganz normal. Deshalb, Allah hat uns nicht gesagt, dass wir keinen Zina machen, sondern وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Diese Schritte von Zina dürfen wir das nicht machen. Wenn du die Schritte machst, dann خلاص, dann bist du drin. Ja? Warum? Weil das erste ist nur لِقَاء. لِقَاء, das heißt, lächelst du zuerst mit einem Lächeln. Zweite, wie geht's? Ja? Dritte, E-Mail geben oder Telefon geben. Ja? Übermorgen treffen, Döner essen. Nach dem Döner, ja, ich bin allein zu Hause. Ich habe Rückenschmerzen. Ja, und das, ja, Rückenschmerzen. Was ist mit dir? Christina, was kann Christina für dich machen, wenn du Rückenschmerzen? Dann gehst du ins Krankenhaus. Oder, Achi? Oder Maimun? Na, okay, Achi. Na. Jetzt die Beweise, warum ist diese Heirat haramun? Warum ist haram? Die Beweise von Koran und von As-Sunnah. Qala ta'ala. Qala ta'ala fi Surat An-Nisa Nummer 25. Fankihuhunna. Fankihuhunna bi'idhni ahlihinna. Wenn du eine Frau, eine Schwester heiraten willst, dann musst du die Tür klopfen. kommst du nicht vom Fenster. Wenn du vom Fenster kommst, das ist andere, andere Wege. Und musst du immer denken, wenn du solche Sachen machst mit anderen Schwestern, denk du auch, wenn jemand sagt, ich mache mit deiner Schwester, würdest du das auch das annehmen? Keiner von uns sagt, okay, ist kein Problem. Da musst du, das ist auch deine Schwester. Das ist auch deine Schwester. Wenn du sagst, okay, ich mache mit dieser Frau, ist kein Problem. Keiner sieht uns, aber Allah sieht dich. Deshalb, bei solchen Sachen darf man nicht machen. Warum? Erstens musst du auch an den Bruder von dir und auch an die Schwester auch von dir. Ach, jetzt frage ich Allah danach schauen. Allah hat gesagt, فَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ Ujur, das heißt diese Mahr, diese Brautgabe. Das muss auch, wie gesagt, nicht so teuer sein, wie du kannst. Wie du kannst. Aber musst du die Tür klopfen. Von Tür musst du rein, nicht von Fenster. Von Tür musst du reinkommen. وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات هي ولا متخذات أخدان. Die Leute, die sagen, es gibt keinen Beweis, dass Allah uns gesagt hat, dass du kein Freundin darfst. Hier. ولا متخذات أخدان. أخدان ist Liebhaber. Und auch genauso auch bei dir. Du darfst auch keine Freundin haben. Und die Schwester, die darf auch keine Freund haben. Okay, hat er diese Ayat steht in Surah Nisa 25. Hadith, an Rasul sallallahu alaihi wasallam sogar auch hat er gesagt, ayyuma abdin, wenn jemand ein Sklave, ein Diener von anderen, er darf nicht heiraten, bevor er eine Genehmigung von seinem Herr kriegt. Dann darf er. Zum Beispiel, du bist